los. Hab ich gesehen, wir werden schön noch zu dem Tor stehen. Der Führer wird leben, es ist die Ewigkeit. Die Jugend kritisch, ihm hat man's gedeiht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Die Gaskammer offen für neue Südfleisch und Zutatbefehl aus der Rennreiterscheiß. 1940 hab du es gesehen, wir werden für immer zu Adeln gestehen. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Das Tod geleicht. Panzer der neuen Liebe, deutsche Straßen, die damals im Kriege von unseren Armen. 1940 haben wir's gesehen, wir werden für immer zu Adeln gestehen.